Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. So, ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, dann ruft diese Nummer ja an 0800 5678 111 oder faxt mir ganz einfach unter 0800 5678 110. Erster Anrufer heute Nacht, das ist der Matthias. Nee, das ist der Markus. Und Markus ist 14 Jahre alt. Hallo. Ja, hallo Domian. Hallo Markus. Was ist los? Ja, und zwar habe ich ein Problem. Und zwar, ich habe vor circa einer Woche herausgefunden, dass ich adoptiert bin. Und ja, und jetzt weiß ich absolut nicht, wie ich... Vor einer Woche erst, hast du das selbst herausgefunden? Ja. Wie hast du es herausgefunden? Und zwar war das so, ich wollte einfach ein Computerspiel testen und hatte dann in den Schreibtischunterlagen meines, also Adoptivvaters, die Unterlagen entdeckt, dass ich adoptiert bin. Was hast du da im ersten Moment gedacht, als du das gesehen und gelesen hast? Ja, im ersten Moment war es natürlich ein Schock für mich, weil ich wusste erst nicht, mit der Sache umzugehen. Hatte mich dann auch zwei Tage danach so damit darauf eingestellt, aber natürlich habe ich jetzt noch tausende von Gedanken im Kopf. Na klar, na klar. Und ja. Aber du hast bisher nicht darüber nachgedacht, den Vater anzusprechen, die Mutter anzusprechen? Ja, das ist das Problem. Ich traue mich nicht ganz, denn eigentlich sollte ich gar nicht an diese Schublade meines Vaters herangehen. Und ich habe Angst, dass ich dann natürlich Ärger bekomme. Na, ich glaube, das, was du da entdeckt hast, überschattet eventuell den Zorn deiner Eltern, dass du an diese Schublade gegangen bist. Ja. Wahrscheinlich schon. Wie ist denn dein Verhältnis zu deinen Eltern? Also bis jetzt war das Verhältnis ganz gut zu meinen Eltern. Und ja... Natürlich, ich liebe meine Eltern jetzt natürlich genau wie vorher, nur das Verhältnis wird natürlich etwas eingeschränkter sein als vorher. Warum? Ja, da ich jetzt gemerkt habe, dass diese Eltern nicht aus, also, dass ich nicht von diesen Eltern bin eben. Ja, aber entscheidend ist doch, Markus, wie diese, ich sag mal, wie diese Menschen, mit denen du da zusammenlebst, wie die dich behandeln und ob die dich lieb haben und wie die dich lieb haben, das ist doch entscheidend. Gar nicht mal entscheidend ist, ob das nun deine leiblichen Eltern sind. Ja, natürlich spielt der, wie soll ich es ausdrücken? Ja, das Gefühl und die, ja, die Herzensverbindung. Ja, das spielt natürlich eine sehr große Rolle, nur eben jetzt die Gedanken, warum haben die es mir nicht verraten? Was ist mit meinen leiblichen Eltern? Leben sie noch? Und warum haben sie mich weggegeben? Ja, klar. Steht in den Unterlagen drin, wann deine Adoptiveltern dich angenommen haben, wie alt du da warst? Ja, das steht sicherlich in den Unterlagen, aber... Das ist natürlich jetzt erstmal so durch mir entfallen. Also du hast nur schnell, relativ schnell da drin rumgeblättert und es dann wieder zurückgelegt alles. Ja, ich habe also meinen früheren Namen und meinen jetzigen Namen dort gelesen. Und dabei ist mir aufgefallen, dass ich eigentlich nicht zu dieser Familie gehöre. Du sagst zu der Familie. Gibt es da noch andere Kinder? Nein, aber eben zur Mutter, Vater. Zur Mutter und Vater, genau, ist klar. Also ich kann schon sehr nachvollziehen, dass das ein Schock ist, wenn man das erfährt und vor allen Dingen auch auf diese Art und Weise erfährt, nämlich per Zufall. Ich finde aber, dass es ganz dringend wäre, Markus, dass du mit deinen Eltern darüber sprichst. Ich glaube, das würde die ganze Atmosphäre vor allen Dingen für dich entspannen und entkrampfen. Und mach dir mal nicht so einen Kopf, dass die sauer sind, dass du da reingeguckt hast. Entscheidend ist ja jetzt, dass ihr ins Gespräch miteinander kommt. Und du hast ja viele Fragen, dass sie dir diese Fragen beantworten. Ja, sicherlich gibt es dort viele Fragen, die noch offen sind, aber natürlich interessiert mich jetzt erstmal, was mit meinen leiblichen Eltern ist. Ja, vielleicht können deine Eltern, deine jetzigen Eltern darüber auch irgendetwas sagen. Vielleicht können sie dir sogar behilflich sein bei der Suche, wenn man nicht weiß, wo sie sind. Entscheidend ist doch eigentlich nur die Beziehung zwischen dir und deinen Eltern. Und um diese Beziehung gut zu erhalten, und sie ist ja bisher gut, wie du gesagt hast, müsst ihr offen miteinander umgehen. Sie waren bisher nicht offen zu dir. Vielleicht wollten sie es noch aufsparen und es dir sagen, wenn du ein bisschen älter bist. Obwohl ich finde, dass du alt genug bist, dass man dir das sagen könnte. jetzt hast du die Entdeckung gemacht, jetzt sag du was. Und verhalte dich nicht genau wie deine Eltern, nämlich indem du schweigst. Ich glaube ganz sicher, wenn du jetzt den Mund hältst, ne, dass dich das wegführt von deinen Eltern, dass du innerlich immer mehr auf Distanz gehst und auch verkrampfst. Ja, also ich bin ja jetzt so körperlicher Ebene schon etwas von meinen Eltern weggerückt. Also Siehst du? Nicht so, nicht mehr so schmusen abends oder so, aber natürlich, ich liebe meine Eltern jetzt noch, aber das Gefühl ist natürlich nicht dasselbe, wie es vorher war. Nee, aber es könnte sein, Markus. Ich sag mal so, die beste Entwicklung, dass ihr euch es aussprecht und deine Eltern dir alles mal so erzählen, wie das damals dazu gekommen ist und sie dir auch vielleicht alles erzählen, was sie von deinen leiblichen Eltern wissen. Vielleicht wird dadurch eure Bindung noch viel stärker und intensiver. Mhm. Kann ja sein, das hoffe ich mal. Das habe ich von vielen schon gehört, die Adoptiveltern haben, dass sie die Eltern über alles lieben, also diese Menschen über alles lieben, bei denen sie aufgewachsen sind. Das geht aber nur, wenn man offen ist. Ich würde mir wirklich an deiner Stelle ein Herz fassen und in den nächsten Tagen das schon ansprechen. Mhm. Eigentlich müssen sie sich ja auch ein bisschen schämen. Nicht, dass du in die Schublade geguckt hast, das macht man nicht. Na okay, ist nur passiert. Aber eigentlich hätten sie dir das schon jetzt bald doch sagen sollen. Oder hätten sie es dir schon sagen sollen. Ja, natürlich, meine ich. Vielleicht auch aus Rücksicht auf dich. Vielleicht haben sie es deshalb auch nicht gesagt. Nee, ich meine, ich bin jetzt 14 Jahre alt, ich habe schon viele harte Dinge verkraftet und ich meine, das hätte dann auch nicht reingepasst, wenn sie es mir selber gesagt hätten. Ich denke, wenn sie es mir selber gesagt hätten, wäre das körperliche und seelische Verhältnis zu meinen Eltern auch ganz anders geworden. Und jetzt, wo ich selber herausgefunden habe, ist natürlich das Verhältnis jetzt auch... Ja, aber Markus, vielleicht können sie dir auch erklären, warum sie so lange gewartet haben. Vielleicht hast du dann auch Verständnis für sie, kann ja sein. Vielleicht hatten sie auch Sorgen, dass sie dir zu sehr wehtun und deine Eltern sind ja auch nur Menschen, das sind zwar Erwachsene, aber die haben ja auch Ängste und Sorgen und auch Schwächen. Und vielleicht, man kann ja auch eine Schwäche verzeihen, wenn der andere sagt, ich habe es aus dem und dem Grunde gemacht. Mhm. Also red mal mit ihnen, das führt gar keinen Weg dran vorbei, Markus. Mhm. Ja, nur das größte Problem für mich ist ja jetzt erstmal, was ist mit meinen leiblichen Eltern? Mhm. Bin ich vielleicht auch gar nicht gewollt entstanden, oder? Mhm. Das sind berechtigte Fragen. Aber die kannst du natürlich allein überhaupt nicht lösen. Die kannst du nur mit Hilfe deiner Adoptiveltern zu beantworten suchen und eine Antwort finden. Alleine schaffst du das nicht. Ja, ich habe mich schon so telefonbuchmäßig erkundigt nach der Telefonnummer meiner Eltern, aber unter dem Namen steht keine Telefonnummer eingetragen. Das wäre auch jetzt ein großer Zufall, wenn das so leicht ging. Meistens ist das sehr kompliziert, an die leiblichen Eltern heranzukommen. Mhm. Aber es sind ja zwei verschiedene Probleme. Ne? Einmal willst du gerne wissen, wo ist mein Ursprung, wo komme ich her? Mhm. Und das zweite Problem ist, wie lebe ich jetzt in dieser Familie gut weiter wie bisher? Mhm. Und um gut weiterleben zu können, vielleicht sogar noch besser als bisher, hoffen wir das mal, musst du mit deinen Eltern offen sprechen. Vielleicht dann auch über die zweite Problematik, nämlich wo sind deine Wurzeln? Wie und wo, warum bist du entstanden? Warum hat man dich weggegeben und so weiter? Ja, klar, das sind also alles so Fragen, die jetzt wahrscheinlich vielleicht auch für immer offen bleiben, aber es sind sicherlich die Fragen, die als erstes für mich gelöst werden müssten. Ja, natürlich, aber das geht eben, wir reden jetzt ein bisschen im Kreis, ich wiederhole mich jetzt. Ich glaube, es geht nur, wenn du mit deinen Eltern offen sprichst. Versuch das mal, Markus. Ja, also ich habe meinen Eltern das ja schon irgendwie so im passiven Sinne versucht, irgendwie so beizubringen. Also ich habe abends beim Fernsehgucken wohl mal erwähnt, dass ein Schulkollege von mir, natürlich stimmte das jetzt nicht, dass er adoptiert war und dass seine Eltern ihm das nicht gesagt haben. Und meine Eltern meinten dann natürlich, ja, das ist ja, das sollte man eigentlich sagen. Und selbst dabei wurde es dann nicht zugegeben. Ja, das ist aber auch alles sehr schwierig. Mach es jetzt ganz offen, Markus. Sprich sie an. Ja. Und ich wünsche dir alles Gute und toi toi toi dafür. Und gib deinen Eltern, deinen Adoptiveltern auch eine gute Chance für ein weiteres gutes Zusammenleben mit dir. Viel Glück. Ja, Domia, ich wollte dir noch sagen, deine Sendung finde ich endcool. Dankeschön. Und ja, ich wollte fragen, ob ich noch ein paar Freunde grüßen kann, die um diese Uhrzeit auf jeden Fall deine Sendung immer schauen. Ach Markus, ich mache das ja nicht gerne, ne? Aber da du so nett bist, darfst du das. Aber nicht so viele. Zack, zack. Okay, Matthias, Raphael, Christian und Simon. Und Simon. Jetzt wissen die aber auch schon Bescheid. Ja, ja, die wussten das auch schon letzte Woche. Denen hast du das schon erzählt? Ja, denen habe ich das gesagt. Allerdings finden die, das ist alles nur so dumm hergeredet. Ich will die nur verarschen und so, aber... Aber das ist schon verdammt ernst für dich, ne? Mhm. Ja. Okay, red mit deinen Eltern und alles Gute. Okay, danke. Tschüss, mein Lieber. Tschüss. Tschüss. Wenn ihr euch mit mir auch unterhalten wollt, Telefonnummer 0800 567 8111, Faxnummer 0800 567 8110. Und wo wir gerade bei Telefonnummern sind, wählt bitte Steffi aus diesem Big Brother Haus heraus. Ich finde sie unerträglich. Ich habe sie heute Abend wieder gesehen. Ich sitze vor dem Fernseher und denke, wie kann jemand nur so falsch sein und so durchtrieben sein? Wählt sie bitte raus und wählt irgendwann bitte auch diese Schlaftablette Walter raus, aber die steht ja im Moment nicht zur Debatte. Steffi muss aus diesem Haus raus. Tut es bitte für mich. Matthias ist jetzt dran. Matthias ist 16 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo, Domian. Hallo, Matthias. Hast du schon ganz recht, die Steffi sollte wirklich rausgewählt werden aus dem Big Brother Container. Du guckst dir das auch an? Ja, natürlich. Also die erste Staffel fand ich eigentlich besser. Ja, aber ich nicht, weil es hier viel mehr zur Sache geht. Ja, obwohl, bist du so ein richtiger Christian-Fan dann auch, oder? ich muss ja zugeben, am Anfang fand ich den tierisch ätzend. Ja, ich glaube, jeder fand den am ja. Anfang tierisch ätzend. Mittlerweile ja. Hat er meine ganzen Sympathien. Ja. Und wie geht's dir? Findest ja, du? Also der kann Slatko und Jürgen natürlich noch nicht das Wasser reichen, aber schon ganz in Ordnung, finde ich, ne? Obwohl, der geht einem ja doch tierisch auf den Nerven schon, ne? Ja, aber diese Frau ist so falsch. Ja, das stimmt schon. Hast du es heute gesehen? Ja, ich habe das heute wieder gesehen. Ich hätte reintreten können in den Fernseher, als sie Staub gesaugt hat. Ja, und dann gesungen. Und dabei gesungen hat. Wie falsch. Ja, und der Gag ist ja auch wahrscheinlich, da will sie wahrscheinlich sofort einen Plattenvertrag, wenn sie rauskommt. Ja, ne? natürlich. Ja. Und die anderen beiden Mädels saßen hier daneben und kriegten auch fast die Maulsperre, ne? Und die haben das schon durchblickt, ne? Was da abgeht. Ja, die ist richtig falsch und... Und sie versucht, den Christian in die rechte Ecke zu schieben. Hast du das mitbekommen? Ja, nee, da habe ich gar nicht so drauf geachtet. Ja, ja, da hat selbst der Jörg noch gesagt, nein, das stimmt nicht. Ja, obwohl, um jetzt nicht ganz kurz überzuschauen, aber trotzdem noch mal eine kleine Frage. Ja. Den Jörg, den kennst du ja sicherlich auch, ne? Ja, soweit man die kennt, aus dem Fernsehen. Ja, ja, ne? Sicherlich. Persönlich kenne ich ihn nicht. Glaubst du, dass da zwischen Jörg und Steffi, was, weil die lagen ja heute zum Beispiel auch zusammen auf der Couch und haben sich da gestreichelt und so? Ja. Und ich glaube nicht, dass da was läuft. Und ich glaube auch nicht, dass da ein wirkliches Verliebtsein ist. Ja. Wenn, dann muss Jörg bekuschelt werden. Und ich glaube, die Steffi macht das aus strategischen Gründen. Ja, das finde ich auch. Das stimmt. Ne? Das ist alles Berechnung bei der ganzen Sache. Aber wir wollten ja gar nicht über Big Brother reden. Stimmt. Matthias. Ja, also ist ja wieder aktuell. Eigentlich ist ja Vollmond, eigentlich heute noch nicht. Aber sieht verdammt gut aus schon. Hier in Köln kann man ihn sehen. Mhm. Ja, und mein Problem ist eigentlich, dass ich also Schlafwandel bei Vollmond. Ist es wahr? Ja, das ist wirklich, das hört sich jetzt blöd an oder sowas, aber es ist wirklich so. Und letztes Jahr, da ist dann Folgendes passiert. Also es war Vollmond gewesen und meine Eltern sind dann nur durch Geräusche wach geworden. Mhm. Und dann haben sie mich also am offenen Fenster stehen sehen. Ach. Und ich wäre beinahe also aus dem dritten Stock rausgefallen. Also du bist nicht so jemand, der über die Dächer geht im Schlafwandel. Nee, eigentlich nicht. Also das hört man ja immer, dass es was gibt. Aber immerhin, du bist aus dem Bett aufgestiegen und ans Fenster gegangen. Ja, richtig. Und du weißt davon überhaupt gar nichts. Nee, also am nächsten Morgen haben meine Eltern mir das dann gesagt und ich habe dann gesagt, ja, ist klar, ne? Mhm. So, als wenn das so ein Gag gewesen wäre. Mhm. Ja, aber das war dann wirklich ernst gewesen und Nun liegt das ja schon eine ganze Weile zurück und inzwischen gab es mehrere Vollmonde. Ist da noch was passiert? Nee, also seitdem ist nichts mehr passiert, aber ich habe eigentlich bei jedem Vollmond so ein bisschen Angst. Mhm. Obwohl meine Eltern, die haben jetzt so abschließbare Fenstergriffe installiert. Mhm. Und jetzt kann man den Hebel eben nicht mehr umlegen. Ja, und das ist schon ganz gut, finde ich eigentlich. Ne? Also der Volksmund sagt ja, dass ein Schlafwandler niemals irgendetwas tut, was ihm schadet. Also selbst wenn du auf das Fenster steigen würdest, wärst du so wachsam im Schlaf, dass du nicht runterfallen würdest. Ja, der Volksmund sagt aber, man darf nie einen Schlafwandler anrufen. Wenn man dann ruft, hey Matthias, pass auf, dann machst du die Augen auf, kriegst einen Schock und fährst runter. Aber ich weiß nicht, ob das stimmt, das rede ich so nach. Nee, also eigentlich ist das ja schon komisch, sowieso bei Vollmond, weil man sagt ja, das hat so eine mystische Kraft irgendwie. Mhm. Glaube ich eigentlich nicht dran, aber irgendwas muss ja dran sein. Mhm. Also, irgendwas ist dran. Naja, vielleicht ist das jetzt auch durch die Angst, dass man dann automatisch schon wieder schlafwandelt oder so. Ich habe keine Ahnung. Also es macht einen natürlich Angst, würde mir auch Angst machen, nämlich weil du das ja gar nicht beherrschen kannst. Ne? Ja, richtig. und du kannst dich an überhaupt gar nichts erinnern. Nee, das ist ja... Haben deine Eltern gesagt, ob du die Augen auf hattest oder hattest du die Augen zu? Ich meine, ich hatte die Augen zu gehabt und vor allen Dingen haben die auch erst gedacht, das wäre ein Scherz gewesen. Mhm. Ich meine, denkt man ja in dem Moment, weil man kennt das ja nur so aus Filmen, wenn dann die Leute so mit halb zuen Augen und hervorgestreckten Händen irgendwie so rumlaufen. So, ne? Ja. So laufen. Aber die haben dich nicht wach gemacht, die Eltern dann? Nee, Gott sei Dank nicht. Mhm. Vielleicht, das soll man ja eigentlich auch nicht, wie du gerade schon gesagt hast. Und das war vielleicht auch der Vorteil gewesen, ne? Also, das ist jetzt ganz wichtig, dass du heute Nacht und morgen Nacht, also heute ist noch kein richtiger Vollmond, glaube ich, ne? Und morgen Nacht eingeschlossen wird. Und das Schlimmste, das ist ja jetzt noch, Freitag der 13. ist, glaube ich, jetzt, ne? Stimmt doch. Freitag der 13. und dann fast Vollmond, ne? Ja, eine schwarze Katze habe ich heute noch nicht gesehen, aber... Bist du abergläubisch? Nee, eigentlich nicht. Nee, ich gehe auch unter Leitern her oder so, das macht mir gar nichts aus. Ich auch, also ich bin da überhaupt auch nicht drauf. Nee, sollte man, glaube ich, auch nicht sein, sonst passiert erst recht was. Ne? Eben, ich merke auch nie was von Vollmond. Ich würde gerne was merken, ich finde das ja irgendwie ein bisschen schräg, wenn man da so empfänglich ist, aber ich merke davon nichts. Ich gucke mir den gerne an, aber... Ja, ich meine, viele können ja auch nicht schlafen, wenn Vollmond ist. Ich meine, das wäre ja ein Vorteil für mich. Ich glaube, das ist für mich immer Vollmond, weil ich so immer schlecht schlafe. Ja, ein Schlafwandler, ein ganz junger Schlafwandler. Ja. Matthias, gehst du jetzt ein bisschen mit Sorge ins Bett? Eigentlich schon, ja. Aber die Fenster sind abgeschlossen? Die Fenster, die sind abgeschlossen und das ist vielleicht auch ganz gut. Vielleicht sollte man deine Tür auch noch abschließen. Nicht, dass du auf die Straße wanderst. Und ja, aber da ist wieder das Problem. Stell dir mal vor, irgendwie es bricht ein Feuer aus oder so. Da kann man ja dann auch nicht weg, ne? Stimmt. Also die Fenster sind dicht, das ist, glaube ich, das Wichtigste schon. Ja. Ne? Matthias, interessant mit dir geredet zu haben. Ich habe nie mit einem Schlafwandler gesprochen. Ja, also vielleicht bin ich auch kein richtiger Schlafwandler, weil das eben nur einmal bei mir passiert. Ja, ja, aber die Ansätze dafür sind da. Ja. Geh nachher ins Bett, träum schön von Steffi und von Jörg und sowas. Ja, genau, genau. Kurzer Tipp noch von dir, wer gewinnt, Big Brother? Ah, das ist ganz schwer. Also mein Tipp ist wirklich, dass Steffi rausgewählt wird diese Woche. Ich glaube, weil die Nation kriegt Krämpfe, wenn sie die Steffi sieht. Ja. Aber wer gewinnt? Wer weiß, vielleicht sogar Christian. Ja. Wer weiß, ne? Also mittlerweile ist ja alles sehr durcheinander. Ob Harry sich so oben halten kann, weiß ich nicht. Halt, wie findest du denn den Schönling Walter? Ja, also der ist ja ziemlich langweilig, wie der Christian eben auch schon immer sagt. Mhm. Und also der nervt doch ganz schön, finde ich. Ich finde ihn super nervig. Ja. Er ist das Klischee wirklich eines langweiligen, verwöhnten Burschlands. Im letzten Big Brother Haus, da waren ja noch normale Leute. Ich finde, in dieser Staffel, da ist ja nicht eine normale Person dabei, oder? So annähernd normal finde ich da gar keinen irgendwie. Ja, ja. Neulich hat ein Freund zu mir gesagt, wenn ich mir das immer angucke, das war ein heterosexueller Freund, dann müsste ich eigentlich schwul werden. Ja. Weil die Frauen sind ja alle schlimm drin, ne? Ja, das stimmt. Abgesehen von der Kleinen. Die Kleine ist ja ganz putzig. Ja. Aber alle anderen sind ja schon irgendwie schrecklich. Dieses Geschnatter, diese Intrigen, dieses Gerede. Ja, auf jeden Fall. Ah. Ja. Ah, Matthias. Also, ich wünsche eine gute Nacht. Ja, Jürgen, so, dir auch. Ab 2 Uhr, ne? Du bist jetzt noch bei uns bis 2. Ja, klar, natürlich. Ne? Und dann ab in die Federn. Ja. Träum was Schönes. Okay. Tschüss. Ja, tschüss. So, wen haben wir jetzt? Wir haben Margarete. 59 Jahre, guten Morgen. Guten Morgen, Jürgen. Margarete. Na, endlich habe ich es geschafft, mal durchzukommen. Ja. Grüß dich. Erstmal Kompliment für dein Rückgrat. Du hast keine Wirbelsäule, sondern Rückgrat. Finde ich gut. Das ist sehr nett von dir, danke. Mein Problem ist heute, dass ich dir eigentlich mal erzählen wollte, auch ein bisschen an eure morgige Sendung, dass ich jahrelang von Ärzten ausgelacht wurde und verspottet wurde. Ich habe eine von 80 in Fragezeichen, ob das 80 sind, Schlafkrankheiten oder eine Art der Schlafkrankheit. Es gibt verschiedene Arten von Schlafkrankheiten. Und man hat mich also ausgelacht. Auch deshalb sind falsche Diagnosen gestellt worden, weil die Schlafkrankheit, egal welche Art, zum Teil durch eine Überfunktion der Schilddrüse überdeckt wird. Ah, jetzt sag mir mal bitte, wenn man das so hört, Schlafkrankheit, ist das wirklich so, dass man ständig schläft? Nein. Nein. Was sind die Symptome der Schlafkrankheit? Ich habe eine Hypersomnie. Das erklär mal. Das bedeutet, ich habe 3 Stunden Schlaf, bin topfit. Oder ich habe 18 Stunden Schlaf und bin total kaputt. Meine Schübe sind gegenüber dem Narkoleptiker, verlaufen total anders. Was ist ein Narkoleptiker? Narkoleptiker sind, wenn du, es gibt einen berühmten Film, Zeit des Erwachens, mit Robert De Niro. Mhm. Da spielt die markanteste Art, ist der Narkoleptiker. Die kriegen, wenn die sich aufregen oder wenn die einen Witz hören, fallen die zusammen und kriegen Zuckungen. Mhm. Mhm. Und das Schlimme bei uns, wir sind die lebenden Zombies. Man hat uns wirklich früher zum Teil lebend begraben, weil die Schlafkrankheit, und das betone ich hier, mhm, weil viele glauben, das ist eine Nervenkrankheit, das ist nicht wahr. Mhm. Wir haben ein falsch aufgebautes Immunsystem. Jetzt erklär es mir nochmal genauer. Du sagst manchmal 3 Stunden und du fühlst dich topfit und manchmal tapeziere ich Wohnung und alles. Ja, und manchmal 18 Stunden und du fühlst dich wirklich wie... total fertig, kann nichts anpassen. Das ist eine zeitweise Muskelerschlaffung. Ist es denn so, dass das jeden Tag wechselt? Oder hast du manchmal so eine Phase, eine Woche, wo du nur 3 Stunden, also jeden Tag, eine Woche lang nur 3 Stunden schlafen musst? Jeden Tag vorher, ob der Luftdruck steigt oder nicht. Ich bin total luftdruckabhängig. Mhm. Also wie lange kann denn so eine Phase schon mal dauern, so eine 3-Stunden-Phase? Und das ist, wenn der Luftdruck oben ist, wenn ich 40 Grad habe, wo alle stöhnen, dann bin ich topfit. Also es kann sein, dass du schon mal 14 Tage täglich nur 3 Stunden schlafen musst. Und bin topfit. Mhm. Mhm. Und dann habe ich, wenn der Luftdruck fällt, mache ich das zum Teil einen Tag vorher. Mhm. Und also mindestens 4-5 Stunden vorher, wird langsam müde, kann mich nicht halten, torkle durch die Gegend, als wenn ich eine Flasche Cognac hinter habe. Also, ich trinke überhaupt nicht, muss ich dazu sagen. Also du leidest quasi ja ausschließlich an der Krankheit, wenn du diese 18 Stunden schläfst. Wenn du 3 Stunden, ist ja alles in Ordnung. Bin ich top? Ja. Ne? Es ist unterschiedlich. Ja. Wenn du dann die 18 Stunden geschlafen hast, du fühlst dich völlig im Quark danach noch. Du kannst dich kaum bewegen. Das wollte ich gerade fragen. Ich werde total steif. Und das ist das, was ich auch immer wieder versuche zu sagen. Wir liegen, haben die Augen zu. Das ist diese zeitweise Muskelerschlaffung und sind hellwach im Kopf. Mhm. Mhm. Wir kriegen alles mit, was man mit uns macht, können aber nicht kommunizieren. Du kannst auch nicht einen Piepston von dir geben. Gar nichts. Gar nichts. Ich krieg alles mit, was man... Das ist ja fast dann wirklich wie Scheintod, ne? Das ist, wir sind früher lebend begraben worden. Das ist wirklich so. Meine Mutter hat mir das erzählt. Ich bin Ostpreußin. Und die hat 1920 als junges Kind erlebt, wie meine Frau aus dem Sarg geholt hat. Das ist wirklich so. Wie lange leidest du? Du bist jetzt 59 Jahre alt. Wie lange leidest du denn schon an dieser Krankheit, an dieser Schlafkrankheit? Das ist eine Erbkrankheit. Ah. Ich bin seit Kindesbeinen an. Und hier möchte ich... Jürgen, ich weiß, man sagt sowas nicht, aber ich bitte hier einen Schulkameraden, den wir ausgelacht haben, dafür schäme ich mich heute wahnsinnig. Der war schlafkrank, wir wussten das aber nicht. Den bitte ich, und ich möchte hier auch den Namen durchgeben, der Richard Skutnik. Richard, wenn du mich jetzt hörst, bitte geh ins Schlaflabor. Ich flehe dich an, du bist schlafkrank. Das wussten wir nicht, wir haben den verspottet. Aber du hast das dann ja dann auch damals schon gehabt, oder wie? Ja, ich habe es auch gehabt. Und ich bin von Ärzten ausgelacht worden. Und zwar fehlen uns Schlafphasen. Bist du denn, hattest du das als Kind, als Jugendlicher auch schon? Ja. Aber du hast dich dann trotzdem über den anderen lustig gemacht, obwohl du es selbst auch hattest. Ich wusste es ja nicht. Ich habe mit 50 Jahren durch einen Chinesen erst erfahren, dass ich schlafkrank bin. Der hat mir mal zugehört, ein chinesischer Akupunktur. Nee, ist mir schon klar. Aber du hattest damals dieselben Symptome wie der... Das hat keiner gewusst. Mhm. Das heißt, du hast dich dann bis zu deinem 50. Lebensjahr damit rumgeschlagen. Die Ärzte wussten nicht... Ja, ich bin von Ärzten verspottet worden in Kliniken. Ich habe Befunde, wenn du die liest, dann da hätte ich mir das Leben genommen, sag ich ganz ehrlich. Erklär mir doch mal, Margarete, bis zum 50. Lebensjahr, da hat man ja schon eine ganze Menge durchgemacht und erlebt. Du hast Familie, frage ich? Ich war verheiratet, bin geschieden und möchte meinen geschiedenen Mann, den habe ich verlassen, jetzt sagen, er soll froh sein, auch dass wir keine Kinder haben. Das war auch mit mir. Okay, lass mich mal fragen. Du hast eine Ehe geführt. Warst du berufstätig auch? Ich war berufstätig. So, wie geht das denn dann, wenn man bis zum 50. Lebensjahr so eine Krankheit hat, man weiß nicht, dass das eine Krankheit ist, und man muss mal plötzlich wieder 18 Stunden schlafen und liegt dann flach. Wie kann man da berufstätig sein? Ich habe nachts um 12 Mokka gesoffen, um 1 habe ich gepennt. Ich bin auf die Toilette gegangen, habe mich eingeschlossen, habe da geschlafen. Was hast du beruflich gemacht? Ich bin Wirtschaftsmensch. Ich bin gelernter Bankkaufmann. Also du warst auf einem Büro tätig dann, ne? Ich bin, ja. Und also stelle ich mir ausgesprochen beschwerlich vor, damit in einer solchen Krankheit da zu Rande zu kommen. du, ich sag dir doch, ich habe Organisation später gemacht. Ich habe studiert. Man hat mir sogar vom Arzt das Studium abgesprochen, nur nebenbei. Mhm. Also da kannst du sehen, welche Schwierigkeiten wir haben. Ich bin auf Toiletten gegangen oder ich habe mich irgendwo hin verzogen. Und hast noch ein Kurzschläfchen gehalten. Ja, wenn ich merke, den Schub kommt und je älter ich werde, jetzt kann ich damit Gott sei Dank umgehen. Aber das heißt, wenn du auf die Toiletten gehen konntest, um mal kurz einzunicken, dann konntest du ja zumindest laufen. Gerade hast du ja gesagt, dass es auch manchmal... Ich bin langsam gegangen. Die Beine wurden immer schwerer. Mhm. Aber es gab dann auch mal Phasen, wo du dich überhaupt nicht bewegen konntest, nachdem du aufgewacht bist. Ja, dann saß ich auf der Toilette. Mhm. Ich sag dir doch, ich merke Stunden vorher, wenn so ein Schub kommt und dann konnte ich mich dadurch... Weil du auch gerade schon mal erzählt hast, dass du gar nicht kommunizieren konntest. Dann kann man ja auch nicht zur Arbeit gehen, ne? Ich musste arbeiten. Wenn der Schub da war, war ich auf der Toilette. Ja gut, aber wenn du gar nicht mehr reden kannst und dich nicht bewegen kannst... Nee, ich habe mich dann eingeschlossen. Aber wie lange warst du... Lass mich mal, ich muss dich ja verstehen. Du hast vorhin erzählt, dass du dann ganz flach liegst. Das ist fast eine Nervenlähmung, dass du nicht reden kannst und keinen Pieps von dir geben kannst. So, dann sitzt du da auf der Toilette. Wie lange hat denn das angedauert, bis du dann wieder ein bisschen mal in die Pötte kamst? Unterschiedlich. Also es ging dann doch nach ein paar Minuten oder einer halben Stunde ging es dann? Das ist unterschiedlich, wie lange der Schub dauert. Das ist sehr unterschiedlich. Es gibt Schübe, wie gesagt, ich merke, das wird immer schlimmer. Je älter ich wurde, umso schlimmer wurde es. So, nun hat man das im Alter von 50 Jahren diagnostiziert. Was kann man denn überhaupt therapeutisch etwas machen? Gibt es Medikamente beispielsweise? Wir kriegen Spezialmedikamente, werden aber nicht süchtig. Wir kriegen Medikamente, die unter Stromgesetz fallen, werden aber nicht süchtig. Helfen diese Medikamente denn auch? Was? Helfen? Ja. Die helfen. Das heißt, du hast seitdem es klar ist, was du hast, eine gewisse Linderung verspürst du. Ja, ich fange an, jetzt zu leben. Also unser Thema morgen, auf das du angespielt hast, heißt ja, meine Krankheit ist mir peinlich. Und ich vermute, dass es jahrzehntelang dir peinlich war. Sehr peinlich. Mhm. Und ich möchte jedem sagen, keine Krankheit darf peinlich sein. Mhm. Es gibt überall immer einen Ausweg. Mhm. Und das möchte ich allen Menschen sagen. Und bei mir zum Beispiel hat der Behindertenverband, und deshalb möchte ich über dich mal allen Behinderten, die wirklich, egal wo, in irgendwelchem Verband arbeiten lassen, das sind Selbstbehinderte, Danke sagen. Mhm. Das ist Weil die mir geholfen haben, das glaubst du gar nicht. Denn wir haben leider, ich glaube dir das sehr, also wirklich, ich glaube es dir wirklich. Und das Schlimme ist, interessant ist auch, dass du angerufen hast und vielleicht auch so ein bisschen Aufklärungsarbeit jetzt geleistet hast, für Leute, die ähnliche Symptome haben, dann zu ihrem Arzt zu gehen, behandeln sie oder untersuchen sie mich mal auf diese Krankheit hin oder halt zu einem Schlaflabor. Margarete, ich habe eine Frage an dich noch. Wenn sich jemand angesprochen fühlt und vielleicht mit dir Kontakt haben möchte, können wir den Kontakt herstellen? Selbstverständlich. Ja. Das werden wir dann auch so machen. Ich danke für deinen Anruf. Darf ich noch ganz kurz was sagen? Bitte. Davon ab, wir haben auch große Schwierigkeiten als Behinderte, unsere Rechte zu bekommen, auch in unserem Staat. Mhm. Was ich hier erlebe, wir versuchen mit 100 Leuten Rollstuhlfahrer und Behinderte zu schützen. Wir kriegen kein Recht, obwohl man uns zusagt, dass da Rechte, Zusagen kommen. Mit Sicherheit liegt da ganz viel im Argen. Sehr, sehr viel. Leider auch von SPD-Spitzenpolitikern, von einigen. Nicht von allen, um Gottes Willen. Wir haben super auch Erfahrungen gemacht. Mhm. Und die zweite Sache, Jürgen, ganz schnell noch. Mhm. Weißt du, weshalb viele Männer im Straßenverkehr nicht beim Spurwechsel blinken? Jetzt kommt mal ein Witz zum Schluss. Nein, weiß ich nicht. Weißt du nicht? Nein, weiß ich nicht. Ein Großteil wird durchs Unterbewusstsein gesteuert. Und jedes Mal, wenn der Blinker angeht, stellen Sie fest, dass im Bett bei Ihnen sich nichts mehr bewegt. Das heißt, kannst du dran erkennen, ob die gut sind im Bett oder nicht. Da werde ich demnächst immer darauf achten auf der Autobahn. Achte mal drauf. Danke für deinen Anruf. Jürgen, nur ganz schnell. Es gibt einen Bundesverband, der heißt Deutsche Narkolepsiegesellschaft. Mhm. Und der Verband sitzt in Hahn. Und ich bin gern bereit, euch diese ganze Sache mal zu fassen. Wunderbar, so machen wir das. Ich wünsche von Herzen alles Gute, Margarete. Danke, ich kann jetzt auch leben, nachdem ich endlich Medikamente habe. Das ist schön, da freuen wir uns. Tschüss. Danke, alles Gute. Tschüss. Bleibt so. Tschüss. Stefan, 18 Jahre, guten Morgen. Und zwar wollte ich dir zuerst mal sagen, dass ich deine Sendung an sich ja ziemlich gut finde, weil ich finde das echt in Ordnung, dass sich jemand halt so die Probleme von gewissen Leuten anhört und da auch Stellung zu beziehen, versucht, denen zu helfen. Aber das, was du gerade gesagt hast in Bezug auf Steffi, das fand ich nicht ganz so in Ordnung, weil ich sag mal, du bist jetzt jemand, ich sag mal, wo jetzt viele Leute zuhören und ja. auf den auch halt viele Leute hören und ja. ich sag mal, jetzt da irgendwo jetzt jemanden da mies zu machen und sagen, hey, wählt den raus, das ist, sag mal, der ist nicht so in Ordnung. Ist meine, klar, da kann, sicher, da kannst du deine Meinung zu haben. Ist aber meine ganz private Meinung, sage ich mal so. Mhm. Ja, ich darf es natürlich nicht aufrufen, ich nehme es auch wieder zurück. Aber ich war heute ganz empört und entsetzt, was ich wieder sah. Manchmal geht ja das Gefühl auch mit mir durch. Bitte verzeih es mir. Nee, ist ja auch in Ordnung. Und so wichtig ist das ja alles gar nicht mit diesem Big Brother. Ja, nicht wirklich, aber ich weiß nicht, sag mal, nimmst du jetzt nicht über, ich sag mal, irgendwo hast du da jetzt so ein bisschen, meiner Meinung nach, finde ich so ein bisschen deine Position auch mit Sicherheit nicht bewusst, aber irgendwo hast du die auch missbraucht, finde ich. Sag mal, Big Brother ist ein Projekt. Mhm. Jeder, der da reingeht, der weiß, worauf er sich einlässt. Mhm. Wenn man darüber denkt, steht auch ein ganz anderes Blatt Papier. Mhm. Und ich sag mal, die Leute sollten sich da zumindest so geben, wie sie sind. Und mhm. wenn sie es nicht sind, denke ich mal, sollte da jeder selber sich seine Meinung drüber bilden und mhm. das vielleicht auch durchschauen, wenn da jetzt jemand wirklich falsch ist. Mhm. Ist mal ganz unabhängig davon, was ich von der Person halte. Mhm. Aber ich denke mal, dass... Stefan, ich habe auch manchmal keine Lust, immer so scheißliberal zu sein und scheißneutral. Ich habe auch manchmal Bock, meine Meinung zu sagen. Aber es ist wirklich alles relativ harmlos, dieses Projekt. Insofern, glaube ich, ist es nicht so schlimm. Ist es ja im Großen und Ganzen, meine ich. Aber wie gesagt, hätte jetzt so dabei gesagt, ey, pass auf, ich sehe das so und so, aber das war ja wirklich dann direkt ein großer Aufruf, ey, wählt sie bitte raus und die Frau ist ja voll ätzend und die ist ja... So, jetzt sag du mal deine Meinung. Jetzt sag du mal deine Meinung zu ihr. Ja, okay, ich sag mal, sie hat gewisse Seiten an sich, die kann ich auch nicht gutheißen. Das stimmt natürlich auch, wenn sie da jetzt natürlich speziell versucht, da jetzt so ein bisschen Zwietracht in die Gruppe zu bringen. Das finde ich auch nicht in Ordnung. Aber ich sag mal, jetzt zum Beispiel auch Christian ist in meinen Augen... Entschuldigung, das ist jetzt so Sache, aber ich denke, um die Urteil ist okay, aber das ist der größte Arschloch, der da rumrennt. Mhm. Weil ich sag mal, so wie der sich da teilweise verhält, den Frauen gegenüber oder auch gewisse... Weil die Frauen sind ja nicht nett ihm gegenüber. Das stimmt mhm. natürlich, aber schon am Anfang, wie der reinkam, auch alleine seine... als er sich da vorgestellt hat. Ja, das fand ich bin auch der Nominator und ich nominiere sie alle und ich bin eh der Geilste und so. Und in Wirklichkeit ist das meiner Meinung nach nur ein ganz armer Wicht, der sich meint, da wichtig tun zu müssen, ja. Und wie gesagt, das ist... Ne, ist halt so eine Sache, jeder weiß, was er da macht, wenn er da reingeht. Und ich denke, das muss jeder für sich selbst entscheiden, wie er über diese Leute urteilt. Es mag natürlich Leute geben, die auf Steffis Art voll toll finden, weil sie vielleicht irgendwo genauso denken, genauso wie Leute. Ich glaube, es sind ganz wenige, ne, wenn man sich die Prozentzahlen so anguckt. Das stimmt natürlich, aber guck dir an, wie hoch Christians Prozentzahlen ganz am Anfang waren nach seiner Auftritt, wo sie jetzt hängen. Extrem gekippt, ja. Und ich denke mal, das kann bei ihr genauso sein. Ja, ich glaube nicht mehr, dass das noch umschlägt. Ja, das werden wir dann, denke ich, am Sonntag sehen. Oder am Samstag jetzt. Ja, genau. War das eigentlich der Grund deines Anrufes, oder? Nee, ich wollte das eigentlich mal nur so gesagt haben, weil ich das eigentlich, wie gesagt, halt nicht klar, jeder hat seine Meinung, aber ich wollte halt einfach nur mal sagen, dass es nicht so gut ist, wenn Leute, die wirklich nur in den Medien stehen. Ich zieh mir die Kritik an. Alles klar, Stefan. Okay, darf ich noch kurz jemanden grüßen, bitte? Nee, jetzt ist Schluss. Sonst kommen alle an mit Grüße und ich werde ganz verrückt. Alles klar, kann ich verstehen. Dann auch rein. Tschüss, Stefan. Tschüss. So, ihr Lieben, 1.33 Uhr haben wir jetzt und jetzt machen wir eine ganz kleine Pause. Und 7 Sekunden. Hier ist Radio 1 live und das im WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht haben wir kein festes Thema, das heißt, ihr könnt mich anrufen, wenn ihr mit mir hier live in der Sendung reden wollt. Meine Telefonnummer 0800 5678 111, eine kostenfreie Telefonnummer. Und die Faxnummer 0800 5678 110. Morgen heißt unser Thema, meine Krankheit ist mir peinlich. Und jetzt möchte ich euch noch etwas sagen. Es gibt auch Informationen über Domian im Internet. Und zwar, da das immer sehr kompliziert ist mit diesen Internetadressen, zeige ich den Fernsehzuschauern mal die Anschriften und den Radiozuhörern sage ich es. Also, man findet Informationen über Domian unter http://domian. Dann maorice, mao und rice.de oder www.nachtlager.de oder www.1live.de. Ich werde das am Ende der Sendung den Fernsehzuschauern nochmal zeigen und auch den Radiozuhörern nochmal ganz schnell vorlesen. So, jetzt geht's weiter mit Kira und Kira ist 12 Jahre alt. Ja, hallo. Kira, schönen guten Morgen. Hallo Domian. Also erstmal, bevor wir mit dem Problem anfangen, wollte ich sagen, also ich finde es eine gute Entscheidung, dass du Stefanie so gewählt hast. So. Dass ich die so sehe? Nee, dass du die Stefanie vom Big Brother Haus so auch so scheiße findest. Ach so. Weil die ist so eingebildet so. Ja. Ich weiß nicht. Ja. Ja, ich darf sie jetzt gar nicht mehr so sagen. Also du findest, dass sie eingebildet ist? Ja, ich finde sie richtig doof. Wen findest du denn am besten? Ja, Christian. Christian findest du am besten? Ja. Und den Harry, den dicken Harry? Den finde ich auch gut. Auch gut. Und den Walter, den viele so süß finden? Der ist vielleicht süß, aber so, ich weiß nicht. Mhm. Also rein, nur das Äußerliche reicht auch nicht aus, ne? Nee. Nee. Deswegen hast du mich angerufen. Also ich habe ein Problem und zwar wurde ich von einem Patenonkel von meinem Bruder sexuell belästigt. Von einem Paten? Ja, ich habe nicht verstanden. Von wem? Von einem? Von dem Patenonkel von meinem Bruder. Vom Patenonkel deines Bruders? Ja. Wann ist denn das passiert? Das ist vor 3 Jahren passiert. Hm. Was ist da genau vorgefallen? Also der hat seine Hose runtergezogen, hat mir seinen Penis gezeigt. Hm. Dann wollte er mir meine Unterhose runterziehen. Hm. Und dann ich habe auch einmal mit ihm gebadet. Und dann ist er einfach reingekommen und hat mich so richtig angestarrt. Hm. Und als wir dann im Bett geschlafen haben, dann hat er mir einfach meine Hose runtergezogen. Und hat er noch mehr gemacht dann? Nee, eigentlich nicht. Nur halt, der hat mir dann noch Geld gegeben, damit ich meiner Mama erzähle. Mhm. Wie viel Geld hat er dir gegeben? Ja, immer so 50 Mark so. Wie oft ist das denn vorgekommen insgesamt? Also, so circa, so höchstens 10 Mal ungefähr. Höchstens 10 Mal. Hat er immer diese Summe Geld gegeben? Nee, also nicht immer. Der nicht immer, mhm. Zweimal 50 Mark gegeben und den Rest hat er mal 10 und mal 20. Mhm. Da warst du 9 Jahre alt? Ja. Als das passiert ist und wie alt war der Mann? Der ist, ja weiß ich nicht, der ist an die 60. Mhm. Ja. Es ist aber nie noch Schlimmeres vorgefallen. Also er hat dich nicht vergewaltigt, er hat dich nicht in deinen Geschlechtsteilen angefasst oder dich dazu gezwungen, dass du ihn anfassen musst. Also meine Schwester hat jetzt auch bei dem geschlafen mit mir. Da haben wir zusammen in seinem Bett geschlafen und ist in der Nacht da ins Bett gekommen. Mhm. Und dann hat er mir halt meine Hose runtergezogen und meine Unterhose. Und dann bin ich halt über meine Schwester an die Seite gegangen, mhm, wo sie lag. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ja, geh du mal in die Mitte, ich habe keine Lust da. Der hat mir die Hose runtergezogen. Mhm. Und da hatte sie ehrlich gesagt auch ein bisschen Angst. Da hat sie sich ans Fußende gelegt. Mhm. Wie alt war deine Schwester? Sie war 8. Die war 8, also noch ein Jahr jünger als du. Aber die hat er dann in Ruhe gelassen. Ja. Hm. Warum hast du das deiner Mama nie erzählt, bis heute auch nicht? Doch, bis heute habe ich ihr das schon erzählt. Dann haben wir ja auch eine Anzeige gemacht. Ach so, und was ist aus der Anzeige denn geworden? Ja, weiß ich nicht. Also die Polizistin, die meinte, ja, wenn wir, die hat mich dann erst ausgefragt. Hm. Und hinterher hat sie dann nochmal mit meiner Mama geredet. Mhm. Und dann ist dann auch eine Psychologin gekommen vor kurzem. Ach, das ist doch gar nicht so lange her. Das läuft so alles noch, ne, im Moment. Mhm. Und dann hat die mit mir gesprochen, hat mir schon mal über den ganzen Fall so ausgefragt. Mhm. Hab ich alles erzählt und hat es auch aufgenommen. Mhm. War das für dich eine Überwindung und schlimm, das deiner Mama zu erzählen? Ja, also ich hatte richtig Angst, ihr das zu erzählen, weil meine Mama kann durch solche Sachen richtig aggressiv werden. Mhm. Hat sie es dir denn gleich geglaubt? Ja, also meine Mama hat gesagt, wenn das meine Halbschwester noch schon erzählt haben, weil ihnen habe ich das auch erzählt. Mhm. Meine Schwester hat das ja auch einmal miterlebt. Und dann hat sie gesagt, warum sollten die sich eigentlich sowas ausdenken? Mhm. Weil sowas aber du, man halt nicht. du hast dann ja auch doch ziemlich lange noch gewartet, ne? Das fing vor 3 Jahren an, da war das die Hauptzeit. Und jetzt, vor einem halben Jahr oder so ungefähr, wahrscheinlich hast du es ihr erst erzählt. Ja. Hm. Weißt du was, ich glaube, dass, dass ganz viele, leider Gottes, ganz viele Jugendliche oder auch Mädchen in deinem Alter oder Kinder auch in diesen Situationen sind, die du erlebt hast. Ja. Und vielleicht noch viel schlimmer dran waren, dass also richtige Vergewaltigungen stattgefunden haben. Mhm. Und die haben immer Angst, das zu sagen. Ja. Und was ich auch daran schlimm finde, dass es auch wegen dieser Sache, die passiert ist, ich kann also mit einem Jungen nicht eine richtige Beziehung führen. Mhm. Der braucht mir nur irgendwie, da brauche ich nur zum Arm oder mir eine Hand zu geben, dann werde ich richtig aggressiv. Mhm. Das ist natürlich eine Folge davon. Weil ich habe immer wieder Angst, dass das nochmal passiert. Mhm. Es wäre vielleicht ganz gut, wenn deine Mama mit dir mal zu einem Psychologen gehen würde. Ja, also ich habe ihr schon gesagt, Mama, wenn das nicht besser wird, dann könnten wir mal zur Psychologin nochmal gehen oder die anrufen. Mhm. Weil ich will auch mal wieder mein Leben richtig wiederleben und nicht immer an und diese Sache denken. Hast du den Eindruck, dass deine Mama das schon auch machen wird dann mit dir? Eigentlich, also ich denke, sie macht das. Mhm. Also das ist auch schon ganz toll, dass du das selbst so siehst und auch das selbst möchtest, weil viele haben natürlich auch Angst, dann zu einem Psychologen zu gehen, weil die dann alles nochmal erzählen müssen. Ich habe auch nur Angst, weil die Psychologin hat ja noch gesagt, es wird wahrscheinlich ein Verfahren stattfinden, in einer Gerichtsverhandlung. Mhm. Und dann habe ich zu meiner Mutter gesagt, als die Psychologin weg war, Mama, ich habe richtig Angst, da ein Gericht vor ihm auszusagen, weil ich habe ihm Angst in die Augen, um nochmal zu gucken. Vielleicht musst du das gar nicht. Es gibt mittlerweile da neue Vorgehensweisen, dass du da vielleicht gar nicht auch direkt in dem Gericht sein musst. Würdest du denn jetzt, du hast ja nun diese schlimme Erfahrung hinter dir und hast alles jetzt auch offengelegt. Würdest du denn auch anderen betroffenen Jugendlichen oder Kindern, die vielleicht jetzt auch zuhören, sagen, sagt es unbedingt? Also denen, die sowas schon miterlegt haben oder so, oder denen das noch passieren sollte, also denen will ich sagen, sagt euren Eltern sofort Bescheid, die sollen sofort zur Polizei gehen und eine Anzeige machen. Und auf jeden Fall mit einer Psychologin sprechen, denn das wird schon bestimmt helfen. Weißt du, was ich auch ganz wichtig finde, Chiara? Dass man sich selbst dafür nicht zu schämen braucht. Nee. Ne? Du brauchst dich dafür nicht zu schämen, weil du trägst ja gar keine Schuld. Oder wenn einem sowas passiert ist. Schuld hat ja immer... In meiner Klasse habe ich das auch meiner Klassensprecherin erzählt. Mhm. Und meine Mama hatte auch Angst, dass er irgendwie auf meine Schule kommt und irgendwas macht. Also meine Mama hat richtig Angst. Die hat auch Angst, wenn ich im Dunkeln irgendwie rausgehe oder so. Also ich finde, dass du ein tolles Mädchen bist und auch sehr mutig. Und mit deinen 12 Jahren, du bist ja erst 12 Jahre alt, müssen wir ja nochmal unterstreichen, ne? Hast du ja eine ganze Menge jetzt schon mitgemacht und auch in die Wege geleitet. Und bist ziemlich helle, um dir jetzt auch ein gutes Leben halt zu ermöglichen, dass du selbst sagst, ich will auch noch zum Psychologen gehen. Ja. Ich finde das toll. Ich finde alle Achtung vor dir. Finde ich ganz, ganz, ganz, ganz tolle Sache. Danke. Grüß die Mama von mir. Ja, mache ich. Und ich hoffe, dass dieser Mann richtig bestraft wird. Ja, das hoffe ich auf jeden Fall auch. Und ich hoffe, dass du auch nicht mehr in den Gerichtssaal musst, denn es ist bestimmt nicht schön, den dann nochmal zu sehen. Und Angst habe ich auf jeden Fall, dass mein Opa irgendwie das was davon erfährt. Er lebt in Italien. Weil mein Opa, der ist in so einer Sache wirklich sehr schlimm irgendwie, der würde sofort nach Deutschland kommen, würde den Mann irgendwie, was weiß ich was, dem zuleide tun. Also mein Opa ist sehr streng auch. Na gut, jetzt hoffen wir erstmal, dass die ganze Sache ordentlich über die Bühne geht, dass der bestraft wird und dass du auch in eine gute Betreuung kommst, vielleicht einige Male zu einem Psychologen, dass du auch wieder ein normales Leben führen kannst und dich auch mal verlieben kannst. Steht ja dann demnächst wahrscheinlich auch mal an. Ja. Ne, vielleicht. Hat ja noch ein bisschen Zeit, aber vielleicht. Ja, ne? Bestimmt. Alles Gute. Schöne Grüße und wie gesagt, Grüße an die Mama. Ja, das mache ich. Tschüss. Tschüss, Domian. So, Frage an meine Regie. Jetzt geht es weiter mit Andrea. Und Andrea ist 35 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Andrea, du bist ganz nah bitte ans Telefon. Bin ich ganz nah. Ja, ich höre es jetzt. Ja? Was ist dein Thema? Ja, folgende Problematik. Also mein Freund und ich, wir lieben uns, so wie wir sagen, aber wir haben keinen Sex. Wie lange seid ihr denn schon ein Paar? Also circa 5 Jahre schon. Und wie lange habt ihr jetzt keinen Sex mehr? Also kein Sex ist vielleicht übertrieben, aber wir haben, ich sag mal, wir schlafen vielleicht alle 2-3 Monate einmal miteinander. Gab es denn früher eine engere und dichtere Frequenz? Ja, wenn man sich kennenlernt, ist das, denke ich mal, auch ein bisschen anders, ne? Ja, aber seit wann hat es denn so nachgelassen? Kannst du das ungefähr so sagen? Also wir haben eine Tochter, die ist circa 2,5 Jahre alt. Und ja, ich denke mal, das läuft so auf diesen Zeitpunkt hinaus. Ist es denn bei dir so, dass du schon Lust hättest? Ja. Ja, aber ich, es ist schwer, meinen Freund zu animieren. Habt ihr da offen geredet schon drüber? Ich ja. Er nicht? Nein. Er geht dem aus dem Weg, wenn du anfängst, davon zu sprechen. Ja, also ich muss ihn dann schon so mit dem Rücken an die Wand stellen und sagen, was ist los, was passiert mit uns. Aber er sagt nichts Konkretes, mit dem du etwas anfangen könntest. Genau, er sagt vielleicht, dass ihm ein bisschen Zärtlichkeit fehlt und die bleibt vielleicht manchmal auf der Strecke, dadurch, dass wir eine Tochter haben. Naja, aber das müsste ja eigentlich auch nicht sein. Aber wir haben auch abends die Möglichkeit, alleine zu sein. Und was hast mich du denn belastet ist, warte, was mich belastet ist eigentlich, ich habe in meinem Bekanntenkreis eigentlich mehr Frauen. Und es ist mir wichtig, mit einem Mann zu sprechen mal, weil auch ein Mann muss Bedürfnisse haben. Und es reicht nicht, denke ich mal, zu onanieren. Ist es denn so, dass du weißt oder es vielleicht sogar schon mitbekommen hast, dass er durchaus sexuelle Bedürfnisse hat und die selbst sich befriedigt? Genau, da habe ich ihn auch gezielt nachgefragt. Ich versuche ja offen zu reden, weil es interessiert mich ja auch. Und das tut er schon. Das tut er schon. Ja. Das ist natürlich schon sehr sonderbar. Ne? Das heißt, er hat Lust und Spaß letztendlich. Aber nicht mit mir. Aber nicht mit dir. Aber nicht mit dir. Wie gehst du mit deiner sexuellen Sehnsucht um? Ja, die versandet so ein bisschen, ne? Sicher. Also für mich selber, wenn die Zeit bleibt, verwöhne ich mich auch selber, aber das kann man nicht vergleichen. Natürlich nicht. Ja. Würdest du sagen, abgesehen davon, dass das eigentlich eine intakte Liebesbeziehung ist? Ja, schon. Aber nein, also ich, durchs Kind bedingt ist das manchmal ziemlich schwierig, aber schon, ja. Liebst du ihn denn? Ja. Sehr? Ja. Und du möchtest auch auf jeden Fall mit ihm zusammenbleiben? Ja. Auf jeden Fall. Ja, ich habe auch in Erwägung gezogen, zu einer Partnerberatung zu gehen. Das gestaltet sich in der Hinsicht ziemlich schwierig, weil das kostet ziemlich viel Geld. Das muss man alleine tragen, das muss man privat bezahlen. Ist das immer so? Weiß ich gar nicht. Ja, also das, was ich jetzt in Erfahrung gebracht habe, war halt so. Ich habe telefoniert. Also ich bin schon bemüht, den Stein ins Rollen zu bringen. Bist du denn ganz sicher, dass er keine andere Frau hat? Nein. Das heißt, du ich bist bin nicht, mir sicher. Nicht sicher. Das könnte auch sein, dass er. Wie soll ich mir sicher sein? Naja, manchmal. Du hast recht, man kann sich letztendlich gar nicht sicher sein. Nein, also ich bin schon eifersüchtig. Ich denke, das sollte man auch in gewissen Maßen, aber. Ja, wie soll man sich sicher sein? Also ich finde in solchen Fällen immer. Ich habe schon sehr oft solche Geschichten hier gehört. Und in den meisten Fällen sind es die Männer, die sich verschließen. Ja. Die nicht sagen. Ja. Und das finde ich immer sehr, sehr ungerecht und sehr gemein den Frauen gegenüber. Ich finde, dass man als Partnerin, oder als Partner, ist jetzt egal welches Geschlecht, auf jeden Fall erstmal ein Recht darauf hat, zu wissen, was ist denn los. Ja, aber was nützt dir denn dein Recht, wenn du keine Antwort bekommst? Eben. Also, und wenn er dir sagen würde, Andrea, ich finde dich nicht mehr attraktiv oder geil, dann wüsstest du, woran du bist. Das ist zwar sehr schwer auszusprechen, aber genau. es wäre zumindest eine ehrliche Antwort. Also selbst damit könnte ich umgehen. Auch ich frage ihn das. Was stört dich? Oder lass uns Wäsche zusammen kaufen gehen. So diese Kleinigkeiten, die man vielleicht macht. Ja, bis hin zu den verrücktesten Sachen. Oder vielleicht bis zu dem verrücktesten Vorschlag. Ich weiß es nicht, wie du drauf bist. Oder ich sag's jetzt mal, man kann das ja alles mal bedenken. Lass uns zusammen in einen Swingerclub gehen. Ja, das möchte er nicht. Möchte er nicht. Auch das hast du schon. Also ich habe schon versucht, ganz gezielt. Also dann bist du ja wirklich eine Frau, die aktiv ist und die auch immer wieder ihm was hinlegt und er überhaupt gar nicht darauf reagiert. Er sagt dieser Köder nützt nicht. Platzt dir denn dann nicht auch irgendwann mal der Kragen und du bist richtig aggressiv und sagst, pass mal auf, ich muss jetzt mal was hören von dir. So kann ich nicht leben. Was ist das für eine Ehe? Wenn wir alle 3 Monate mal und dann wahrscheinlich noch die 0815-Nummer miteinander schlafen? Ja, sicher. Und? Er sagt nichts. Also es nützt ja kein Schreien und Stampfen. Ich versuche ja zu reden. Also dieser Mann ist vollkommen zu. er versucht mir aus dem Weg zu gehen, mhm. Ja. Du meinst also mit einer härteren Vorgehensweise bewirkst du da überhaupt gar nichts? Was ist härter? Also schreien oder sich verweigern? Oder ich habe es auch schon versucht, dass ich gedacht habe, nur kuscheln. Vielleicht möchte er ja nur kuscheln. Wenn du ihm sagen würdest, pass mal auf, so und so, ich weiß ja den Namen jetzt nicht. Ja. Wenn wir da nicht in irgendeiner Weise klar drüber reden können, kann ich mit dir nicht mehr zusammenleben? Das möchte ich aber nicht. Der Mensch als solches ist es mir wert, mit ihm zusammenzuleben. Mhm. Aber wenn du es immer so sagen willst, als Bluff vielleicht auch. Aber so ernst? Dann nimmt er das hin. Also genau das, diese Fragestellung, die hatten wir schon. Das würde er auch hinnehmen? Er würde eine Trennung sogar hinnehmen? Ja, das auch aber, die hatten wir schon. Aber das ist kein Kompliment für dich. Ja. Das ist wirklich kein Kompliment für dich, Andrea. Wenn er so drauf ist, dass er sagt, na okay, dann trennen wir uns halt. Würde er denn so eine Partnerschaftsberatung mitmachen? Ja. Das wird er machen. Das wird er tun. Mhm, das ist ja interessant. Denn da muss er ja Tacheles reden. Ne? Da ist er in einer Situation, da ist ein Dritter dabei und da werden Fragen gestellt. Mhm. Ich könnte schwören, dass es Möglichkeiten gibt für Leute, die auch nicht so viel Kohle haben, so etwas zu machen. Aber was mich jetzt interessiert, ist eigentlich als solches, du bist ein Mann, du magst vielleicht bisexuell veranlagt sein, das bin ich auch. Aber auch Männer haben Sexualität und die können die nicht nur mit sich selber ausleben. Mhm. Ja? Es gibt drei Möglichkeiten. Doch, man kann sie nur mit sich selbst ausleben. Oder er geht fremd mit einer Frau oder er geht fremd mit einem Mann. Mehr gibt es nicht. Ja, aber die Alternativen habe ich ihm auch schon dargelegt und habe gesagt, wenn du das tust und es dir nicht reicht, dann sag es mir doch bitte. Mhm. Ja, aber er ist feige. Versuche offen damit umzugehen. Aber er scheint ja irgendwie feige zu sein. Das hat er dir ja mal irgendwas gesagt. Er sagt dir ja gar nichts. Er lässt sich ja vollkommen in der Luft zappeln. Das muss dich doch auch irgendwann mal ein bisschen sehr wütend machen, Andrea. Ich kriege jetzt schon Hals, wenn ich das höre, was du mir erzählst. Deswegen rufe ich dich an. Ich brauche einen Mann, der mir ein klares Statement gibt und sagt, so nicht. Du bist zu nett mit diesem Mann, Andrea. Das ist mein klares Statement. Du bist zu nett mit diesem Typ. Und liebe hin, liebe her, wenn der dir sogar sagt, na ja, gut, dann trennen wir uns halt, wenn du ihm das androhst, zeugt schon, dass er nicht sehr, sehr engagiert mit dir ist. Du musst mit dem härter umgehen. Der verbirgt was. Das riecht doch an allen Seiten danach. Der verbirgt aber etwas vor dir. Ja, das ist mir auch bewusst. Mhm. So, und wenn es jetzt auf diesem Weg nicht, mit der Methode nicht klappt, dann wäre ja doch wirklich, um es jetzt nochmal zu sagen, die Methode der Partnerschaftsberatung vielleicht das Allerbeste, um was rauszukriegen. Und ich würde dir anbieten, dass du mit meinem Psychologen gleich mal redest, der die verschiedenen Modelle auch kennt oder Möglichkeiten kennt, so etwas auch vielleicht mit sehr wenig Geld machen zu lassen oder zu machen. Ja, klar, ja. Ne, das können wir auf jeden Fall erstmal gleich so vereinbaren, dass du auflegst und wir rufen dich nochmal an. Das heißt, der Ferdinand ruft dich nochmal an und er kann dir das erklären. Okay. Aber was ich dir gerne noch sagen möchte, ist, dass du das nicht mit dir machen lassen darfst. Du bist eine junge Frau von 35. Dass Liebe übergreifend ist und überufern kann und dass man seine Sexualität vielleicht auch zurückschrauben kann. Ja, kann man. Das kann man. Bis zu einem gewissen Grade. Aber das kann man nur, wenn man weiß, woran man ist und wenn man von dem anderen ordentlich behandelt wird. Aber du wirst nicht ordentlich behandelt von dem. Ich möchte ja auch nicht, dass das irgendwo in eine andere Beziehung, in eine Liebesbeziehung für mich ausufert, ja? Dass ich mir das hole, was ich möchte. Ja, kann aber irgendwann passieren. Und das musst du dem so klar machen. Und wenn der das nicht kapiert, dann muss noch eine härtere Seite aufgezogen werden. Ja. Ja, ist dein Statement. Okay. Ja, das ist mein Statement. Ja, ich finde, dass du zu nachsichtig bist. Und zu duldsam bist mit dem. Naja, das liegt in meiner Natur, denke ich mal. Ja, gut, aber da kann man kann auch manchmal ein bisschen gegen die Natur angehen. Es geht ja um dein Leben, auch um deinen Stolz. Und es geht um deine Zukunft. Du bist eine junge Frau von 35 Jahren, die auch noch Bedürfnisse hat. Ja, in der Beziehung schon, ja. Absolut. Wir legen, das heißt, du legst jetzt auf und der Ferdinand ruft dich gleich wieder an. Okay, ich bedanke mich. Und ich wünsche alles Gute. Okay. Auf Wiederhören, Andrea. Caro, 17 Jahre alt. Genau. Eine Frau. Ich habe gesagt, Caro, ne? Es ist eine Frau, ein Mann. Ja, eine Frau. Eine junge Frau, ein Mädchen. Ja. Caro, was ist los? Ja, mein Problem ist, ich habe ein Problem mit meinen Eltern und mit meinen Freunden und auch mit meinem Freund. Also und zwar habe ich einige psychische Störungen. Mhm. Und deswegen bin ich auch in Behandlung. Welcher Art denn? Also erstmal habe ich eine Essstörung. Mhm. Also ich habe Bulimie. Mhm. Und ich verletze mich selber. Mhm. Und ich habe also mehr und mehr das Gefühl, dass mein Umfeld damit nicht zurechtkomme, obwohl ich halt ziemlich offen damit umgehe. Mhm. Und ja, also es wird darüber geschwiegen, obwohl ich das gar nicht so sehe, als müsste man das jetzt unbedingt totschweigen und mich da schonen oder so. Aber es kommt halt immer mehr, ich habe eine Freundin, mit der ich darüber reden kann, aber sonst halt besonders meine Eltern oder so oder halt mein Freund, die haben Angst, mich darauf anzusprechen oder so. Und das wahrscheinlich aus Unsicherheit auch, ne? Vermutlich. Ja, also ich habe mal mit einer Freundin darüber geredet und die meinte halt, sie würde mich halt nicht gerne darauf ansprechen, weil sie halt Angst hat, mich zu verletzen. Genau, die werden nämlich wahrscheinlich wieder denken, dass dir das peinlich ist und dass es dir wehtut, darüber zu reden. Und dann werden die auch ganz unsicher sein, wie redet man darüber? Dann ist es denen auch wieder peinlich. Hast du denn mal versucht, denen so ein bisschen die Angst zu nehmen? Ich habe gesagt, dass es für mich kein Problem ist und dass ich auch offen darüber reden kann, aber... Mhm. Aber du könntest ja, ist jetzt so eine grundsätzliche Aussage, aber du könntest ja in der einen oder anderen Situation einfach mal von dir anfangen zu erzählen. Nach dem Motto, also jetzt hatte ich heute wieder einen Brechanfall, nachdem ich vielleicht ein paar Tage Ruhe hatte oder irgend sowas, dass du einfach von dir aus, gerade deinem Freund, auch in einer persönlichen Atmosphäre mal noch mehr von dir und deiner Krankheit erzählst. Ja, aber ich glaube, dass es meinem Freund schon eher unangenehmer ist als mir, weil sie halt Angst haben, obwohl ich dann eigentlich ziemlich locker darüber reden kann oder so. Ich muss dich aber noch was anderes fragen, weil das, glaube ich, noch das viel Wichtigere ist. Bist du denn in einer festen therapeutischen Behandlung? Bist du? Ja. Und dort wird auch ganz offen geredet und die wissen auch, was mit dir los ist? Ja. Ja. Mhm. Und wie lange hast du die Essstörung jetzt schon? Seit Ende 97. Seit Ende 97 schon? Ja. Wie oft brichst du? Erbrichst du das Gegessene? Das kann... Also es muss nicht jeden Tag sein, aber es kann auch schon mal vorkommen, dass ich 3-4 Mal am Tag breche. Mhm. Und wie oft verletzt du dich? Ist das auch so häufig? Nein, aber es kommt schon ein paar Mal die Woche vor. Mhm. Und das Schweigen um dich herum macht dir zusätzlich auch noch sehr viel zu schaffen. Das habe ich jetzt so verstanden. Ne? Ja, und wenn darüber geredet wird, dann halt ohne mich, habe ich so das Gefühl. Und das finde ich halt nicht in Ordnung. Mhm. Aber wie macht sich das denn, wie stellt sich das denn da mit deinem Freund, also mit deinem Geliebten, mit deinem Mann, den du an deiner Seite hast, den Jungen? Kannst du denn da nicht von dir aus einfach noch mehr erzählen und vielleicht auch Details erzählen? Ich meine, die Beziehung, die geht noch nicht so lange. Ich bin mit ihm erst seit August zusammen. Mhm. Und ich habe ihm halt jetzt erst seit kurzem klar gemacht, dass ich halt ein paar Probleme habe. Mhm. Und er ist eigentlich ziemlich verständnisvoll und sagt, er würde mir da helfen und so, aber darüber reden können wir dann doch nicht. Ja, der wird natürlich auch überfordert sein. Ich kann dir nur sagen, Caro, aus eigener Lebenserfahrung habe ich immer den Eindruck gewonnen, wenn irgendetwas mit mir nicht stimmte, etwas sehr Kompliziertes, dass es der allerbeste Weg war, in dem ich ganz offensiv damit umgegangen bin. Indem ich wirklich immer und immer und immer wieder in meinem ganz nahen Umfeld mich geöffnet habe, erzählt habe, bis hin zu den ganz peinlichsten Einzelheiten. Ja, nur manchmal kriege ich halt das Gefühl vermittelt oder so, dass ich halt, weiß ich nicht, aufdringlich sei oder Mitleid haben will oder so. Na, aber interpretierst das vielleicht nicht nur du so? Nee, man ist ja selbst auch sehr empfindlich und auch selbst unsicher, gerade bei dieser Krankheit, die ist einem ja peinlich, wenn man ständig das wieder erbricht, was man gegessen hat. Da kann man ja nicht so locker mit umgehen wie mit einem gebrochenen Arm oder sowas. Ja, nur ich merke ja an der Reaktion von meinen Freunden, dass es denen halt auch nicht angenehm ist und deshalb zweifle ich halt schon an meinem Verhalten, wenn ich halt mal davon anfange. Also ich, noch grundsätzlich nochmal gesagt, es ist absolut in Ordnung, wenn du es erzählst und wenn du es oft erzählst. Aber ich finde, dass wir noch ein bisschen weiter reden sollten. Jetzt geht die Sendung zu Ende. Leg mal auf und wir rufen dich gleich nochmal an. Mhm. Okay, Caro? Ja. Mach's gut, tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, ganz schnell nochmal die angekündigten Internetadressen. Das ist http://domian.maurice.de. Dann die nächste Adresse www.nachtlager.de und www.1live.de. In der Technik war heute Leo Scholten und morgen heißt unser Thema Meine Krankheit ist mir peinlich. 1 Uhr Radio 1 Live, WDR Fernsehen. Ich bin gespannt und wünsche euch eine gute Nacht.